Schon bald 800 Jahre wird sie dort oben stehen. Egal von wo man kommt, von weitem schon zu sehen. Hat viel erlebt, viel Freude, auch manches Leid. Was könnte sie erzählen aus so langer Zeit? Steh ich dort oben so manches Mal im Jahr, dann wird mir immer aufs Neue klar. Warstein, meine Stadt, hier gehöre ich hin, vertraute Welt, in der ich zu Hause bin. Bist keine graue Maus, hast wunderschöne Ecken, man muss sich nur bemühen, sie immer wieder zu entdecken. Dem Piusberg rückt man ganz nah, fast bis ans Kreuz heran. Ich frage mich, wie lang ich dort noch stehen kann. Dennoch trotzt er dem Zahn der Zeit, steh ich da oben, schaue ich weit. Nach Süd und West, nach Ost und Nord und denke, du bleibst mein Heimatort. Warstein, meine Stadt, hier gehöre ich hin, vertraute Welt, in dir ich zu Hause bin. Bist keine graue Maus, hast wunderschöne Ecken, man muss sich nur bemühen, sie immer wieder zu entdecken. Der Brunnen dort am Markt, das Glockenspiel, reizvolle Akzente, sieht man recht viel. Der Bullerteich, der Ziegenhirt, es gibt so viel zu sehen. Du darfst nur nicht achtlos vorübergehen. Warstein, meine Stadt, hier gehöre ich hin, vertraute Welt, in der ich zu Hause bin. Bist keine graue Maus, hast wunderschöne Ecken, man muss sich nur bemühen, sie immer wieder zu entdecken. Warstein, meine Stadt, hier gehöre ich hin. Meine vertraute Welt, in der ich zu Hause bin. Du bist beileibe keine graue Maus, du hast so wunderschöne Ecken. Man muss sich nur bemühen, sie immer wieder zu entdecken.